In Berlin, the property prices, independently of Achilles, raised 200 to 300%, but the salaries, at the same time, just increased 20 to 30%. Of course, there is a recession. Die Vonovia, das ist das größte Wohnungsunternehmen in Deutschland, Achelius, Ado Property, zuletzt Heimstaden, die sich nochmal hier Anfang dieses Jahres 2021 auf Shoppingtour begeben haben. Der Mieterinnenschaft, der Angestellten und Gesellschaft, wie wir es nennen. Ich habe jetzt eine große Summe nachzahlen von der Miete. Für mich war viel und war ein Schock. Denn Leute, wir bezahlen die richtig Knete haben. Und wer hat denn bitte? Es sind die wenigsten Leute. Also, sagen wir mal, vielleicht 30%. Und die 70%, wo bleiben die? Nachname, Vorname in der Kirche, genau. Und dann, es würde ja de facto auf einen Schlag fast zu einer Verdoppelung der öffentlichen Wohnungsbestände führen. Also ein Großteil dieser 240.000 Wohnungen, die jetzt sozialisiert werden sollen, sind Wohnungen, die sind irgendwann mal als Sozialwohnungen gebaut worden. Das war ja das Kaufprinzip dieser großen Unternehmen. Wir wollen günstige Bestände aufkaufen, wollen die Schritt für Schritt in teure Bestände verwandeln. Viele von den Menschen, die in diesen Beständen wohnen, haben zu Recht Angst vor dieser Bewirtschaftungsstrategie. Diese Angst würde man ihnen nehmen. Genau, und dann? Die wurden halt ganz viel privatisiert Anfang der Nullerjahre und tatsächlich für fast symbolische Summen. Also im Durchschnitt zum Beispiel hat die Deutsche Wohnen, die ehemalige DSB, für 7.500 Euro pro Wohnung gekauft. Das heißt, wenn wir die jetzt entschädigen, dann ist auch noch dieses, wenn man sich ansieht, wie haben sie damals dafür bezahlt und wie viel kriegen sie jetzt für die Enteignung und Vergesellschaftung, ist das immer noch ein Mordgeschäft. Wir wollen tatsächlich auch die unbebauten Grundstücke enteignen, weil eben die Wohnpreise so hoch spekuliert sind und es besonders wichtig ist, den Boden zu sichern für die öffentliche Wohnraumversorgung. Preiswerte Mieten anzubieten und ich habe darüber hinaus die Verpflichtung, alle Einnahmen, die über den aktuellen Bewirtschaftungsgrad hinausgehen, wieder für den Zweck der Gemeinnützigkeit zu investieren, also wieder für den geförderten und sozialen Wohnungsbau. Und der Umstand, dass Anfang 1989 die Gemeinnützigkeit abgeschafft wurde und die Wohnungsunternehmen, die vorher gemeinnützig waren, dann Marktakteure geworden sind, das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir die Situation haben, die wir jetzt haben. Und das heißt, die Abschaffung der Gemeinnützigkeit, die Voraussetzung war dafür, dass es eine Privatisierung gab, es war die Voraussetzung dafür, dass der Wohnungsbau überwiegend privat überlassen werden konnte und man hat gleichzeitig fast 4 Millionen Wohnungen, die durch die Gemeinnützigkeit einer Gewinnbeschränkung unterlagen, im Prinzip in Marktgüter überführt. Also wenn wir uns all die Geschichten der Privatisierung in Westdeutschland und Westberlin anschauen, dann sind das überwiegend ehemals gemeinnützige Bestände. Und das ist einfach nicht bezahlbar für die Menschen, die hier wohnen. Das sind Rentner, die eine geringe Rente haben. Das sind Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Viele, die hier schon seit Jahrzehnten wohnen. Und die werden einfach verdrängt aus diesem Stadtteil, weil sie die Mieten dann nicht mehr bezahlen können. Die Ankündigung bekommen, dass die Modernisierungen bald anstehen. Und bin auch ein bisschen erschrocken, weil wir haben so voraussichtliche Mieterhöhungen danach. Ja, und da habe ich schon ein bisschen natürlich Schiss vor, was da auf mich zukommt danach. Was wir auch schon wissen, dass aus den ersten Wochen, dass die Movia halt schummelt mit dem, was ist Instandhaltung gewesen und was Modernisierung. Also wir haben schon Aktive aus dem Stadtteil, die eben durch den Widerstand auch ihre Rechte eingefordert haben. Sie haben im Rechtsstreit in erster Instanz gewonnen. Wenn man lesen will, darf eine ganze Menge lesen. Die Mieterhöhung bei mir ist tatsächlich 40%. Der kalte Mittel ist logisch, das sind 140 Euro pro Monat mehr. Eine Feststellungsklage habe ich eingereicht. Der Grund vom Amtsgericht ist, dass die Vonovia nicht klar getrennt hat zwischen Instandsetzung und Modernisierung. Das ist komplett intransparent. Ich zahle die alte Miete. Ich habe noch keinen Cent für die neue Miete bezahlt. Jedem sollte zum Bewusstsein sein, dass wir mit unserer Miete die Rendite der Aktionäre bezahlen. Man sieht dann immer irgendwie Leute, die da vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob sie reingucken. Wenn, dann würde ich es natürlich auch blöd finden. Ich kann im Moment nicht lüften, weil das Lüftungsfenster funktioniert noch nicht. Es ist einfach so, wenn es dann regnet, dann spritzt es auf das Gerüst. Und die Fenster sind immer dreckig. Immer. Nach Beendigung der ganzen Baumaßnahmen soll es eine Entschädigung geben von 250 Euro für die ganze Zeit. Das Gerüst steht 16 Monate und das ist einfach lächerlich. Wir finden ja, dass es keine Modernisierung ist, sondern eine verschleppte Reparatur. Es ist ja hier über etliche Jahre überhaupt nichts gemacht worden. Manche Mieter haben noch 50 Jahre alte Holzfenster, die sind auch wirklich Rott. Das ist wirklich verschleppte Reparatur. Wenn man Beschwerden hat, landet man an so einer Hotline, dann wird gesagt, ja, wir haben es aufgenommen und dann kommt nichts. Und so, das ist so die Praktik, dass sie hoffen, dass sie heute aufgeben und nicht wieder anrufen und so. Die Unternehmen sparen bei Instandsetzung, beim Mieterservice und lassen ihre Bestände letztendlich verfallen, weil der Wert für die Unternehmen besteht ja nicht in den Beständen, sondern besteht in dem, was in den Geschäftsberichten geschrieben wird. Den größten Anstieg unserer finanziellen Kennzahl sehen wir beim Group FFO. Wir sprechen hier von einem verbesserten Wert in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro. Das ist die Grundlage für die Dividende. Das heißt, dass die ein großes Interesse daran haben, dass deutlich und sichtbar Einkommenssteigerung erzielt wird. Und auf der anderen Seite müssen die Ausgaben reduziert werden. Und die einzige Möglichkeit, Ausgaben im Wohnungsbereich zu reduzieren, ist, bei den Mitarbeiterinnen zu kürzen, ist, den Service zu verringern und die tatsächlichen materiellen Ausgaben für Instandsetzung zu sparen. Ich wohne jetzt seit 47 Jahren hier. Eigentlich auch ganz gerne. Hier habe ich dann die Tapete abgemacht, habe dann dadurch entdeckt, dass es da auch feucht ist, dass die Feuchtigkeit da durchdringt. Was ich jetzt auch festgestellt habe, dass auch in der Küche Feuchtigkeit durchgekommen ist, durch den Balkon, durch die Ecke wieder. Und auch im Schlafzimmer ist die eine Außenwand, die Ecke, auch mit Schimmel befallen. Die Außenfassade müsste saniert werden, damit diese Feuchtigkeit nicht mehr durchdringen kann. Es ist seit vielen Jahren nichts mehr gemacht worden. Ich glaube, wir sind noch zu dritt hier, ne? Vom alten jetzt. Ja, ich bin diejenige, die am längsten hier im Haus ist. Ja, und so. König und ich glaube. Genau. Ich bin seit 2001 in dieser Wohnung. Und davor habe ich nebenan gewohnt, 13-2 Jahre. Und ja, im ganzen Groß und Gut bin ich eigentlich zufrieden. Es gibt einige Probleme. Ja. Ich habe hier dieses Stück hier an der Wand. Das wird von außen, glaube ich, das ist richtig feucht. Wenn es regnet, dann merke ich das. Die Tapete wird richtig feucht. Da habe ich auch Wasser drunter. Und wenn ich habe hier schon angerufen, da war jemand da, die haben sich das angeguckt, die haben gesagt, es wird dauern, bis da jemand kommt. Aber es ist schon 2 Jahre her und da ist noch keiner gekommen. Also ich bin auf der Liste, aber ich weiß nicht, wann jetzt ob einer kommt jetzt. Von oben, 2-3 Balkons, da sind Löcher irgendwie, oder das ist offen. Dadurch kommt das. Und das wird darunter nicht wirklich, wenn es richtig mal also regnet, das fühlt man jetzt hier euch. Wenn man so drauf guckt. Wenn man ständig anruft, weiß ich nicht. Das ist ja so, dann hat man nach einer Zeit auch keine Lust mehr. Ne? Ja. Das ist so, ne? dann lässt man nach. Wenn man 3-mal, 4-mal ist, dann sagt man auch, das ist jetzt so egal jetzt. Ne? Aber ich, vielleicht wollen die das, in Julia, also die wollen das, glaube ich, dass man dann öfters anruft und dann, dass man keine Lust mehr hat. Ich habe auch Feuchtigkeit in der Wohnung. Ja. Jeder in diese, also im Stadtzug, ne, ist das Problem, diese Feuchtigkeit, das ist, hat jeder. Und mein Nachbar hat das auch. Ja. Also. Ja, man kann auch sehen, wenn man rausgeht, wie der Balkon jetzt zurzeit aussieht. Mhm. Und dass dadurch die Familie unter mir, die syrische Familie, leider halt auch diesen Wasserschaden im Wohnzimmer hat, wo alles durchkommt. Jetzt also Problem für Alevan und zweimal Tumor für Balkon. Das ist, die Zimmer sind jetzt so richtig kalt und die Wände sind jetzt so. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ach, Mami! Ja, Mami! Ich weiß, ja. Mami! Also, es ist so richtig kalt im Zimmer. Ja, also, es ist ein Problem im Zimmer. Wenn es regnet, dann kommt ein bisschen so Wasser runter. Ja, und die Tür von hinten. Das ist halt ganz kaputt geworden und deswegen die Tür nicht geworden, wir sind geblieben. Das ist kaputt. Ah, oh, ja, kaputt. Ja, ja. Schade. Ja, was war? Wenn. Also, hat eine Entzündung, hat ein Schild. Weil es hat sich schon vorher geschafft worden, oder hat nicht jemand ein Jahr vor einem Jahr. Aber jetzt. Familie Hinfeld sagt vor Vonovia, bitte komm schnell und gucken in Wohnung. Ja. Ja, und viele Probleme für Kinder. أنا أصدقاء لماما قالوا لها إنه بيتنا إنه غالي كتير إنه راحت هي لعند كتير أصدقاء وكان بيته قرفه. Ja, also die Freundin von meiner Mutter sagte, dass sie immer zu die, also die ist zu sehr viele Leute gegangen. Und also die Häuser waren bei denen nicht so teuer und so, aber warum, also bei uns noch in Romaki war auch besser, in Romaki auch noch besser, aber nicht so teuer. So viel wie möglich Ausgaben in den Spenden zu sparen. Bei langer Zeit ist das Wohnmodell, was Deutsche Wohnen und auch Vonovia genutzt haben, das heißt, wir haben das eigene Personal zusammengestrichen und haben das an Billiganbieter und Hauswartdienste abgegeben, um Geld zu sparen. Inzwischen haben die festgestellt, dass es sowas wie Betriebs- und Nebenkostenabrechnung gibt und stellen jetzt wieder eigene Kräfte ein, die diesen Service und die Instandsetzung durchführen, um dann extrem hohe Betriebskostenabrechnungen anzubieten. Ja, ich bin leider Rumänia, ja, war es nur wieder 2017 mein Vermieter wurde. Ließ die erste Nebenkostenabrechnung nicht lange auf sich warten, die dann einen Betrag von ca. 630 Euro betrug. Es waren allerdings die gleichen Posten, die auch auf den vorangegangenen Nebenkostenabrechnungen da waren, nur dass dort teilweise Preissteigerungen von 400% zu verzeichnen waren. Also grundsätzlich betraf das viele der Positionen, aber besonders markant wäre hier das Beispiel der Grundsteuer, bei der der Betrag um 1.000 Euro für die Immobilie gestiegen war, ohne dass es dafür einen erkennbaren Grund gegeben hätte. Ich war nicht der Einzige, den dieses Problem betraf. Das Problem betraf das ganze Haus. Hier muss man sagen, dass ich der einzige Mieter war, dem wirklich nennenswert etwas erstattet worden ist. Andere Mieter haben ihr Geld bislang nicht wiedergesehen. Ich lasse die Betriebskosten generell überprüfen und bespreche dann mit dem Mieterverein, was ich zahle. Wenn man Einsichtnahme haben möchte, man bekommt keine Belege, so geht es im Endeffekt über Jahre schon bei mir. Ja, und wenn man denn doch mal Belege zugeschickt bekommt, das waren dann Belege aus Nordrhein-Westfalen von einer Wohnung, die aber mit mir nichts zu tun haben. So viel dazu. Unsere Strategie passt. Unsere Plattform ermöglicht uns Wertschöpfung in allen Bereichen. Wir können mühelos skalieren. Unsere Kosten pro Wohnung sinken von Jahr zu Jahr. Wir verlängern die Wertschöpfungskette. Langfristig handelnde Investoren werden davon sehr profitieren. Indem sie ein ganzes System von Firmen gegründet hat, die Servicegesellschaften, die Leistungen innerhalb des Konzerns erbringen, die schreiben Rechnungen über eine Leistung, zum Beispiel Haushaltsleistung, Gartenpflege, Reinigung, an die jeweilige Vermietungsgesellschaft, auch ein Tochterunternehmen der Vonovia. Und damit haben sie halt ein Heiligengeld. Seit längerem daran interessiert, die Deutsche Wohnen, also zweitgrößte Wohnungsunternehmen in Deutschland, zu schlucken und unsere Fusion anzustimmen. Das hängt relativ viel mit dem grundlegenden Geschäftsmodell von Vonovia zusammen. Also wie alle anderen finanzialisierten Wohnungsunternehmen müssen die vor allen Dingen in ihren Buchwerten, in ihren Geschäftsberichten eine Wertsteigerung darstellen. Diese Wertsteigerung, die wird man durch eine Mieterhöhung im Bestand sozusagen nur im begrenzten Maße realisieren können. Deshalb sind die darauf angewiesen, dass die über so ein Wachstumsmodell, dass die immer mehr Wohnungen haben, dann steigt natürlich auch der Wert des Gesamtunternehmens und dann steigen auch die Werte der einzelnen Aktien. Herr Zahn und ich, wir sind uns beide einig, dass wir den Unzustand, der irgendwie herrscht in dieser Stadt, der Ausdruck daran ist, dass die Bürger dieser Stadt offensichtlich nicht zufrieden sind, auch nicht zufrieden sind mit unseren Unternehmen, dass das deswegen es notwendig ist, hier nochmal ein sehr klares Signal zu setzen und zu einem Neuanfang zu kommen. Es ging ja bei allen beiden, also auch bei dir, Michael, eher darum, dass niemand seine Wohnung verliert, dass hier auch die Angst genommen wird. Es sieht so aus und es gibt dazu einen konkreten Vorschlag, dass die Stadt noch einmal 20.000 Wohnungen übernehmen kann. Aber letztendlich wird das Land Berlin ungefähr das Zehnfache von dem bezahlen, was es damals bekommen hat, als die Wohnungen privatisiert wurden. Wir werden unsere Erhöhung in den Bestandsmieten auf 1% pro Jahr begrenzen. In den ersten drei Jahren, in den letzten waren 25, 26 dann an die Inflationsrate koppeln. Das ist gar kein Problem für Vonovia. Also die haben auch in den letzten Jahren immer nur Mietsteigerungen von 1% durchgesetzt, weil man da nämlich aus kleinen Punkten schauen muss, weil nicht gemeint ist damit, dass es keine Mietsteigerung bei Modernisierung gibt. Nicht gemeint ist damit, dass es keine Mietsteigerung bei der Neuvermietung gibt. Auf Grundlage des Papiers, das mir auch vorliegt, von Herrn Buch und Herrn Zahn, glaube ich, sind viele Sorgen, die sich ausgedrückt haben in diesem Volksbegehren, auch aufgenommen und können auch entkräftet werden. Über diesen Weg, glaube ich, ist der einzige Weg, befrieden wir am Ende des Tages auch diese Stadt. Beispielsweise Deutsche Wohnen als auch Vonovia haben zum Beispiel zum Anfang, also noch in den 2000er Jahren, ganz stark darauf gesetzt, Wohnungen umzuwandeln und an die Mieter zu privatisieren. Also das heißt, die haben eigentlich ihre Wohnungsbestände als eine Art Durchgangsstation begriffen. Man hat die billig aufgekauft aus der Konkursmasse der Privatisierung letztendlich und wollte die Stück für Stück weiterverkaufen und hatte ein Geschäftsmodell. Dann hat man irgendwann gesehen, ach, so groß ist das Potenzial für Eigentumswohnungen in Deutschland, gerade in den Städten nicht. Und jetzt entwickeln wir uns zu Bestandshaltern, die da willen und müssen sozusagen dort versuchen, eine Strategie zu entwickeln, wie wir trotzdem unsere Rendite erwirtschaften. Fertig sein wird, dann haben wir so eine Renovierungsphase, Lärmzeitschmutz von ungefähr 4-5 Jahren oder so am Stück. Wenn nicht länger, das wissen wir nicht, wir haben auch keine Bescheidung bekommen. Ja, in der Zwischenzeit sind einige Mieter ausgezogen. Ja, wo fange ich eigentlich an? Ich habe so viel auf dem Herzen. Erstmal möchte ich unerkannt sein, weil ich wirklich befürchte, dass meine Aussagen Konsequenzen haben könnten für mich als Mieterin bei Arcelius. Für uns also jetzt sehr, sehr bitter, was jetzt da für Veränderungen sind. Also bei der Mieterwohnung wurden teilweise Wohnungen modernisiert, nach Auszug oder Versterben von alten Nachbarn. Und das ist dann von der Luxusmodernisierung, nennt das Arcelius. Die Neuvermietung geht meistens an Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, die lange nach Wohnungen suchen. Die zahlen die sehr teure Miete, fast dreimal so viel wie ich. Es war früher schon so, dass so sehr viele ältere Leute hier gewohnt haben. Ich selber, wie gesagt, Mitte der 90er Jahre, es war ein beliebtes Wohnviertel, die Leute sind gerne dorthin gezogen, die Höfe waren sehr, sehr schön, mit einem guten Baumbestand, Sträucher, es war ein wunderschöner Spielplatz. Also wir haben uns da die Nachbarn gerne getroffen, haben auch mal zusammen gegrillt. Es werden ständig still und leise bis heute, werden hier Bäume gefällt, mal eben so nebenbei und gesunde Bäume. Und man hat das Gefühl, man ist auch irgendwie dem ganzen System oder der ganzen Sache ausgeliefert. Mir hat man mein Wirkel gefällt vom Balkon. Das Schlimme ist wirklich, dass ich jetzt den ganzen Tag die Sonne habe. Also die Räume heizen sich dermaßen auf und es ist so enorm, wenn Menschen jetzt auf dem Balkon sitzen bis zu später Stunde, wie stark das schallt. Und jetzt kann man sich vorstellen, hier auf diesem Hof, das war so ein kleiner Wald. Da standen 14 Bäume, Linden und Birken, von in diesem Alter, 70, 80 Jahre. What makes most billionaires happy is the reason why they are billionaires. You are not billionaires because you go on the lotto again. You are billionaires because you have helped thousands of clients, and in some way helped millions or thousands of other people. Das Wetterschutzdach hat auch nicht wirklich gehalten, es regnete in die Wohnung rein. Selbst in der Elektrik war Wasser gewesen, also die Lampe war voller Wasser. Wir mussten eine Duldungserklärung unterschreiben. Die Kommunikation ist auch sehr, sehr schwierig mit Arcelius. Oft hat man das Gefühl, die lesen sich die Anliegen unserer Mieter gar nicht durch. Man schreibt an, man bekommt keine Antworten. Ich musste mir einen Rechtsanwalt nehmen, um gewisse Sachen auch durchzusetzen. Mir sagt, meine Kinder sind ja groß geworden und sie wären auch gerne wieder bereit, sie in der Wohnung anzumieten. Aber aufgrund dieser Preise ist das gar nicht möglich. What we can do when we have poor tenants, that is to happy with the Jews before Nazis, they should not stay in our homes. But our apartments is more like a Mercedes type. And you cannot ask Mercedes what they are doing to help the bike people. There is another type of clients. We offer top quality apartments with very good views and top standard. And that is a Mercedes, a BMW style. And BMW and Mercedes do not have very huge programs to help the poor people in Germany. I don't know. Sie haben eine ganz klare sogenannte Aufwertungsstrategie. Sie kaufen Wohnungen in beliebten Gegenden, wo Sie davon ausgehen, dass sie noch beliebter werden. Üblicherweise vermietet Akelius modernisierte Wohnungen jenseits des Mietspiegels und hier in diesem Kiez auch für 30 bis 40 Euro kalt den Quadratmeter. Of course we have 1% that are very poor people. That is natural. We have 99% that really likes Akelius. And we have all this possibility when we upgrade apartments. Then I know that we will have 5 times more people who want to pay more in an upgrade apartment than the one who want a standard apartment. Because people like to have a good living. Akelius gehört zunächst einmal auf letzter Ebene einer Stiftung auf den Bahamas, einer vornehmlich gemeinnützigen Stiftung. Und diese Stiftung zahlt 0% Steuern auf die Wertsteigerung, auf die Gewinne, die in Deutschland erzeugt und dahin verschoben wurden. Und damit diese Gewinne aus Deutschland möglichst steuerfrei auf die Bahamas fließen können, sind noch Gesellschaften in Zypern zwischengeschaltet, die eben dafür sorgen sollen, dass möglichst viele der eigentlich in Deutschland entstandenen, auch in Deutschland steuerpflichtigen Gewinne in Überzypern auf die Bahamas fließen und da unbesteuert bleiben. Germany has a very strange tax rules, and if there is some rules in the tax system that the government don't like, of course they should change the rules and not kill me. I mean, it's so simple. regulären Deutsche Wohnen und Co. enteignen, haben wir als Bitte der Bevölkerung gesehen, etwas zu tun. Wir haben es eher verstanden als Warnruf, als Weckruf an die Politik und auch an die Wohnungswirtschaft, etwas zu tun. Und deshalb hatten wir nie Angst, dass wir enteignet werden. Explanation? Ja. The time we are staying in Berlin, the property prices independently of Achilles raised 200 to 300%, but the salaries at the same time just increased 20 to 30%. Of course there will be clashes and social problems. Finanzierungsphase mit eingreifen, wie jetzt, weil es nämlich heißt, dass ich das gar nicht in der absehbaren Zeit überhaupt aus den Mieten wieder reinbekomme. Ja, das bedeutet, dass hier in manchen Aufgängen 1-2 Wohnungen frei sind und dann erfolgt eine wochenlange Kernsanierung richtig bis auf die Wohnungsmauer runter. Und dann gibt es einen Zustand, in dem eine Wohnung nicht mehr vermietbar ist und in dem Fall wird sie dann auch nur modernisiert. Das sind die Wohnungen, die dann laut Mietpreisbremse nicht mehr in die Mietspiegelkategorie fallen. Das sozusagen die Geschichte von einer guten Vermieterin, wir lassen die Bestandsmieter, die einen laufenden Mietvertrag haben, die lassen wir in Ruhe, aber sobald eine Wohnung frei wird, dann wird wirklich massiv aufgerüstet durch eine Modernisierung und dann wird die zu Höchstmieten neu vermietet. Und dann umso ärgerlicher ist, dass jetzt hier der Senat unsere Wohnlage als mittlere Wohnlage eingeschätzt hat und wir Mieten bekommen haben deswegen. Also für uns hat sich überhaupt nichts verbessert, aber wir sollen mehr Mieten zahlen. Und wenn alle neuen Wohnungen immer nur an die gehen, die sehr, sehr hohe Mieten zahlen können, dann verändert sich natürlich auch die Mieterschaft in den Häusern und das scheint Heimstaaten auch fortzuführen. Bei uns handelt es sich dann häufig um Nachverdichtung, die wir auch auf unseren Grundstücken machen. Wir haben uns alle an diesen Luxus gewöhnt, dass der nächste Nachbar 5 Meter entfernt ist oder 4 Meter. Vielleicht müssen wir das ein kleines bisschen reduzieren. Also wirklich dort, wo man Häuser standen, auch wieder welche hinbauen. Nachverdichtung führt zu einem Verlust an Lebensqualität für die, die schon da sind. Und den einzigen Effekt, den das hat, ist, dass diejenigen, die die Grundstücke besitzen, natürlich eine viel, viel höhere Verwertung ihrer Grundstücke erzielen können. Das ist ein kompletter Neubau. Bei Nachverdichtung wird der Anteil an sozialverträglichen Mieten nicht so hoch sein. Das ist so. Das möchte ich auch gar nicht anders darstellen, als es in Wirklichkeit ist. Zum Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen, hat ja der Senat eben nicht gesagt, wir setzen jetzt einfach diesen Wählerwillen um, sondern hat sich versteckt mit einer politischen Entscheidung, dass wir berufen Experten und Expertinnen und die sollen darüber diskutieren. Und viele haben damit gerechnet, dass diese Konvention im Prinzip versuchen wird, das Volksbegehren und das Anliegen, das dahinter steht, irgendwie juristisch tot zu fahren. Wenn allerdings eine Vergesellschaftung ja, in der Kommission dann mehrheitlich begrüßt wird, dann wird, glaube ich, ein Signal gesetzt, das so einfach nicht zu umgehen ist. Insofern habe ich die Hoffnung, dass die Kommissionsarbeit und ein positives Ergebnis zugunsten Sozialisierung zugunsten Bezahlbarkeit der Entschädigung und zugunsten einer neuen juristischen Form eines gemeinwirtschaftlichen Unternehmens, dass das so starke Signale und Zeichen setzt, dass auch die Diskussion nicht mehr vermieden werden kann und die Enteignung möglich gemacht werden muss. Neues Volksbegehren zu starten, das dann nicht nur einen Appellcharakter an die Politik hat, sondern nur ein komplettes Vergesellschaftungsgesetz zur Abstimmung steht. Und dann müsste das tatsächlich übernommen werden, wenn es wieder eine erfolgreiche Mobilisierung gibt. Der Abschlussbericht gibt grünes Licht für ein Vergesellschaftungsgesetz. Finanzielle Stabilität erlangen. Du wirst immer das Opfer von Vermietern sein, die permanent die Mieten erhöhen. Man kann nicht gewinnen in diesem System, außer man gehört zu den oberen 1%. Eine Sackgasse ist das. Ich lebe hier in der Nähe in einer privaten Mietwohnung und bin in der Mietergewerkschaft, weil die privaten Vermieter ständig die Mieten erhöhen. Das zwingt mich, mindestens alle 2 Jahre umzuziehen und jedes Mal ein Stück weiter raus an die Ränder Londons. Deshalb kann ich niemals Teil einer Gemeinschaft werden. Von sich aus reparieren die Vermieter gar nichts. Wir müssen alles auf eigene Kosten selbst machen. Als Mieter hast du keine Rechte. Beschweren man sich, weil etwas repariert werden muss, dann sagen sie nur, wir werfen dich raus. Wir werden sofort jemand anderen finden, dem das egal ist. Ich bin der Londoner Mietergewerkschaft ursprünglich während der Pandemie beigetreten, weil sich da die Ungerechtigkeiten des Wohnungssystems sehr deutlich zeigten. Schauen Sie mal, was in diesem Raum passiert. Wenn es regnet, dann läuft es ein. Hier läuft der Regen an den Wänden runter in die Schlafzimmer der Leute. Wir rennen dann mit Töpfen und Pfannen herum. In meinem Zimmer zum Beispiel wird es im Winter richtig schimmelig und sehr feucht. Wenn ich ins Bett gehe, ist mein Bettzeug total klamm. Ja, es ist schrecklich für deine Gesundheit. Und es gibt so viele Studien darüber, dass Schimmel zu Atemproblemen, Gesundheitsproblemen führt. Hier war alles von Schimmel überzogen. Als ich das erste Mal entdeckte, meine Kleidung voller Schimmelspuren, war das echt schrecklich. Und wenn du denkst, dass du das dann auch noch einatmest, dann fühlst du dich absolut nicht mehr sicher in deinem Zuhause. Sogar meine Gitarre war mit Schimmel bedeckt, als sie unter dem Sofa lag. Ich wohne hier mit 6 Leuten. Wir vermieten auch oft unser Gästezimmer. Wir sind also oft zu 7 und sind alle befreundet miteinander. Verstehen uns auch sehr gut. In dieser Hinsicht haben wir ziemlich viel Glück. Wir haben ein rollierendes Mietverhältnis. Es gilt immer nur für ein Jahr. Das macht unsere Wohnsituation sehr unsicher, weil der Vermieter jedes Jahr die Miete erhöht. Letztes Jahr waren es, ich glaube, 700 Pfund. Und auch in diesem Jahr gab es eine weitere Erhöhung. Mietverträge für länger als 1 oder 2 Jahre gibt es kaum in London. Meine Eltern leben außerhalb von London. Sie waren dazu gezwungen, wegzuziehen, weil es hier zu teuer ist. Meine Mutter hat im Moment keine Wohnung. Sie zieht ständig um, macht Sofa-Surfing bei ihren Freunden. Und es ist wirklich schrecklich, wenn Menschen an so einem Punkt ihres Lebens, wo sie doch eine gewisse Sicherheit verdienen, immer wieder umziehen müssen. Anja, ich meine, diese Art von Wohnunsicherheit kennt eben keine Grenzen. Die Gier nach Profit hat eben auch vor dem Alter keine Achtung. Was die Menschen in ganz London vereint, ist die schlechte Qualität der Wohnungen und die Unsicherheit, die wir in unseren Häusern empfinden. In der Londoner Mietergewerkschaft konzentrieren wir uns darauf, in die Prozesse einzugreifen, durch die die Mieter in eine prekäre Lage gebracht wurden. Zum Beispiel Zwangsräumungen, um die herum wir sehr viel organisieren. Derzeit kämpfen wir auch für das Thema Mietpreisstopp. Etwa 50% der Hilfegesuche, die wir derzeit erhalten, betreffen Mieterhöhungen. Einige Mitglieder berichten von Mieterhöhungen von bis zu 300%. Du kannst in eine echte existenzielle Krise geraten, wenn du dir zu viele Gedanken darüber machst. Also versuche ich, dich damit nicht zu sehr zu stressen. Also im Monat sind das schon 680 Pfund. Also in London, es ist sehr teuer, eine Wohnung zu mieten. Das ist der Grund auch, warum viele Menschen sich ein Haus teilen. Im Moment sind wir 10 und wir sind 6 Räume. Also einige sind Ehepaare und ja, nur 2 sind alleine stehende Personen. Wenn man sich irgendwo in der Küche trifft, kommt man ins Gespräch, aber nur so Hallo und sind fremd, ja. Also ich, wenn ich nicht bei der Arbeit bin oder zum Beispiel, dann bleibe ich eigentlich den ganzen Tag im Raum. Wir haben keinen Mietvertrag. Also niemand im Haus bekommt einen Mietvertrag. Deswegen ist die Schwierigkeit von allen, die ausziehen wollen. Wie beweise ich, dass ich irgendwo mit hergelegt habe? Also die Miete können sich bezahlen. Also ein bisschen Angst fühlt man schon, wenn man nicht weiß, wann darf ich hier sein? Oder wie ist diese Person auch? Wie ist dieser Vermieter? Wenn er genervt ist, ich beschwere mich zu viel, dann denke ich, vielleicht sage ich nicht so viel, was mich stört. Nicht, dass er sagt, okay, dann einfach das Zimmer abgeben und raus hier. Da hat man schon ein bisschen Angst, weil man nirgendwo hin kann. Also in der Nachbarschaft, in der Straße, glaube ich schon, dass andere Häuser aufgeteilt werden von Menschen, weil man sieht, wie unterschiedliche Menschen aus den Häusern rausgehen oder reinkommen. Also das passiert schon oft hier in London. Wir haben im Vereinigten Königreich seit Jahren eine permanente Wohnungskrise. Schon seit den 1990er Jahren, als die Auswirkungen des Verkaufs so vieler Sozialwohnungen spürbar wurden. Aber nach 2008 wurde diese Krise wirklich akut aus einer Reihe von Faktoren, die mit dem finanziellen Zusammenbruch zusammenhängen. For a number of factors, which are tied up with the financial collapse. Die Finanzkrise ist meiner Meinung nach der totale Wendepunkt. Die Schaffung von viel neuem Geld, von Billionen an Pfund. Geld, das unverhältnismäßig stark in das obere Ende des Immobilienmarktes floss. Überproportional in feste Vermögenswerte, insbesondere in Subprime-Immobilien. Diese Wohnimmobilien werden auch als Himmelstresore bezeichnet. Hier wird viel, viel mehr Geld im Schlaf verdient, als würde man arbeiten. Es ist kein Problem, im Zentrum Londons eine brandneue Wohnung zu kaufen, niemanden drin wohnen zu lassen und sie dann nach 10 Jahren wieder zu verkaufen. So macht man eine Menge Geld. Dafür gibt es berühmte Beispiele wie das Centrepoint im Zentrum Londons, wo es nur hochwertige Wohnungen gibt, von denen allerdings viele leer stehen. Sie wurden von Reichen als reine Kapitalanlage gekauft. Insgesamt gibt es in Großbritannien mehr als 600.000 leerstehende Wohnungen, die sofort wieder genutzt werden könnten. Demgegenüber gibt es über 100.000 Haushalte, die in Notunterkünften leben. Auf jeden Haushalt, jede Familie in eine Notunterkunft, kommen also 6 Immobilien, von denen keine bewohnt ist. £850 plus Grundsteuer £100. Wir zahlen also £950 für dieses Gefängnis. Das ist ja kein normales Haus. Das ist eine sogenannte vorübergehende Notunterkunft. Das ist unsere Wohnung. diese Situation müssen wir schon seit 5 Jahren ertragen. Ja. Mhm. Meine Mama ist krank, mein Papa ist krank. Hier gibt es keine Privatsphäre. Es ist wie in einem Gefängnis. Wenn uns jemand besucht, dann muss er unten ein Papier unterschreiben. Wir können niemanden über Nacht einladen, das ist verboten. Wir müssen abends raus. Es kommt auch niemand zu Besuch. Es ist zu eng, um jemanden einzuladen. Deshalb bin ich auch die meiste Zeit draußen. Wir haben vorher im Osten Londons gewohnt. Wegen Reparaturarbeiten mussten wir ausziehen. Wir haben geklagt und das Gericht hat entschieden, dass wir hier in diese Notunterkunft ziehen sollen. Wir sind also unverschuldet obdachlos. Als wir den Mietvertrag unterschrieben, hieß es nur für einen Monat. Nun sind wir schon 5 Jahre hier. Hier wird nichts repariert. Alles hier ist kaputt. Schauen Sie nur. Einfach eine ganz furchtbare Situation. Es ist eine Sterilisierung der Stadt. Es ist eine Entleerung der Stadt. Die Schaffung einer Monokultur, die sehr ähnliche, überall gleich aussehende Orte schafft. Sehr homogen, nicht vielfältig. Und wissen Sie, so eine Stadt sorgt nicht für die Menschen, die nötig sind, um eine geschäftige, kosmopolitische, multikulturelle Stadt am Leben zu erhalten. Eine Tragödie für London. Was niemand wirklich bemerkt hat, ist, dass all diese neuen Bauprojekte, die seit der Finanzkrise so wahnsinnig schnell hochgezogen wurden, alle im Privatbesitz sind, privat kontrolliert und von Sicherheitsleuten überwacht werden. Bestimmte Verhaltensweisen sind hier nicht erlaubt. Bestimmte Menschen dürfen sich hier nicht aufhalten. Es ist ein völlig anderes städtisches Umfeld und es ist kein demokratisches Umfeld. Wenn man sich anschaut, was nicht erlaubt ist, also kein Film, kein Essen und Trinken an manchen Orten, kein Inlineskaten, kein Radfahren. Warum, mögen manche fragen. Aber das Wichtigste, der Lackmustest quasi ist, dass an diesen Orten auch kein politischer Protest stattfinden darf. Filmen ist nicht erlaubt. Ach, das ist nicht erlaubt? Filmen ist hier nicht gestattet. Das ist eine Entscheidung des Managements. Ich verstehe. Eines der größten, nicht nur in Wien und in Österreich, sondern in Europa, ist die sogenannte Seestadt Aspern, wo wir ganz bewusst auch unter dem Dick mittels Smart City eine Stadt der Zukunft entwickeln wollen. Und wir haben in der Seestadt Aspern die U-Bahn-Linie hingebaut, bevor noch die erste Wohnung übergeben worden ist. Sehr gezielte Grundstücksbevorratung betrieben. Wir haben derzeit etwas mehr als 3 Millionen Quadratmeter Grundstücke in einem speziellen Fonds, dem Wohnfonds Wien, geparkt, die wir schrittweise auch dem geförderten Wohnbau zur Verfügung stellen. Ja, wir haben mit der Grundstücksbevorratung den Vorteil, dass wir größere Grundstücke als Wohnfonds ankaufen, also auch Grundstücksteile, die von einem gemeinnützigen Bauträger nicht zu kaufen wären, und diese dann schrittweise auch den gemeinnützigen Bauträgern zur Verfügung stellen können. Von daher haben wir auch die Möglichkeit, preisregulierend einzugreifen. Mit all diesen Eckpunkten muss sich derjenige, der den Grund und Boden, die grüne Wiese erwerben will, muss sich durchrechnen, kann ich das um den geforderten Preis noch errichten oder nicht. Und das ist der Ansatzpunkt gegen Spekulation, dass also Grund und Boden auch Erde bleibt und nicht zu Gold wird. Wenn ein Bauträger ein Projekt bei der Wiener Wohnbauförderung einreicht, muss er nachweisen, dass der anteilige Grundkostenanteil nicht mehr als 188 Euro beträgt. Er kann auch mehr bezahlt haben, der muss etwas zuschießen. Aber es gibt eben diese Bedingungen im Wiener Wohnbauförderungsgesetz, dass eben der Grundkostenanteil, den er für die Mietberechnung zugrunde legen darf, nicht mehr als 188 Euro beträgt. Wir haben in Wien ein sicher relativ rigides System, was die Wohnbaupolitik betrifft. Dennoch, es ist kein Rückgang an Investitionen spürbar, ganz im Gegenteil, es ist viel Kapital unterwegs, auch privates Kapital, das nach Veranlagung sucht, auch in Wien, einer sehr attraktiven Stadt. Von daher habe ich keine Sorge, dass zu wenig private Investoren mitwirken, ganz im Gegenteil, wir haben eigentlich mehr Angebot an Kapital, als das in Wirklichkeit in Wien im Wohnbau verortet werden kann. 1960 lebten in Singapur 1,7 Millionen Menschen. Drei Viertel von ihnen lebten aus Laos. Den Fluss konnte ich mit verbundenen Augen finden, weil er so nach Abwässern stank. Nachdem ich Sydney und New York City kennengelernt hatte, erschien mir der Kontrast zu Singapur einfach gewaltig. Das hat mir den Wunsch geweckt, Singapur zu helfen, eine bessere Stadt zu werden. Nicht besser, sondern ich beschloss, dass alles, was wir tun, Weltklasse sein muss. So in the beginning, am Anfang bestand unsere vordringlichste Aufgabe darin, Wohnraum für alle Einwohner Singapurs zu schaffen. Housing for everybody. Deshalb haben wir das Housing and Development Board gegründet. Housing and Development Board. But fortunately, aber glücklicherweise haben wir nicht einfach nur öffentliche Wohnungen gebaut, Schulen oder Sportplätze, sondern, sehr wichtig war es, eine geeignete Anzahl von Geschäften, Büros und Fabriken zu bauen. Shops, offices and factories. So schufen wir mit den öffentlichen Wohnungen auch Arbeitsplätze. Erkannte, dass der Wert des Bodens steigen würde, wenn sich Singapur entwickelt. Also beschloss er, viel Land in öffentliche Hand zu bringen, bevor es bebaut wurde. Buy a lot of public land before the development took place. And if they had to rely on market forces, wenn man sich beim Landerwerb allein auf den Markt verlassen hätte, wäre es sehr schwierig und fast unmöglich gewesen, in kurzer Zeit eine industrielle Entwicklung zu schaffen und auch den Bedarf an Wohnraum und öffentlicher Infrastruktur abzudecken. Deshalb hat man sich zu einem entscheidenden Schritt entschlossen. Um Land für öffentliche, wirtschaftliche und infrastrukturelle Zwecke zu beschaffen, schuf man das Landenteignungsgesetz. Das Landenteignungsgesetz machte es legal, Land zu kaufen. Die vormaligen Eigentümer durften dies nicht vor Gericht anfechten. Sie wurden zwar entschädigt, aber die Regierung zahlte nur den bestehenden Nutzungswert und nicht den erhofften Wert auf künftige Investitionen und Entwicklungen. When the British left Singapore in 1960, als die Briten Singapur 1960 verließen, gehörten nur 30% des Landes dem Staat. Der Rest war privates Land. Durch das Enteignungsgesetz hat es Singapur geschafft, das staatliche Landeigentum von 30% auf heute 80% zu erhöhen. From 30% to now about 80%. Hier leben etwa 87% der Bevölkerung in öffentlichen Wohnungen. Und öffentliche Wohnungen werden von der Regierung hoch subventioniert. Sozialwohnungen hier sind nicht wie Sozialwohnungen in anderen Teilen der Welt. Housing here is a top priority of the government. And the quality of that public housing is a top priority. Wir sind hier in Waterway Terraces, einer Siedlung des kommunalen Wohnungsbaus in Singapur. Public housing in Singapore. This building aimed to be. Dieses Gebäude sollte eine Art Prototyp für das Zusammenleben in der Zukunft sein. Dabei geht es nicht nur um Singapur. Das ist eine Frage, die ganz Südostasien betrifft, mit 700 Millionen Menschen. Ein Zusammenleben, das ein Minimum an Energie verbraucht. Energy. Singapur ist ein großartiger Ort, um einen Prototyp des öffentlichen Wohnungsbaus der Zukunft zu schaffen. Das ist ein gewaltiges Problem auf der ganzen Welt, sogar in Australien und überall. Die Weltbevölkerung wächst beständig. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und Singapur hat die Chance dafür durch den Besitz des Bodens. Dieses Potenzial, die Sicherung des Landes für den sozialen und öffentlichen Wohnungsbau der Zukunft ist sehr wichtig. Das ist eine Schlüsselfrage. Denn wenn man das Land privatisiert, verliert man die Möglichkeit, öffentliche Wohnungen zu schaffen. Und das ist auf lange Sicht ein echtes Problem. Und hier in Singapur pachten die Menschen das Land und ihre Wohnung kaufen sie für 99 Jahre. Auch das ist eine Besonderheit von Singapur. Die meisten Menschen hier sind Eigentümer, was einen großen Unterschied macht. Which makes a huge difference. Kommen Sie heran. Ihr bitte die Schuhe ausziehen. Willkommen in meiner Wohnung. Mein Name ist Mark To. Ich bin 55 Jahre alt und gebürtiger Singapurer. Mein Ur-Urgroßvater kam aus China. Diese Wohnung ist etwa 6 Jahre alt. Ja, 99 minus 6, das bleiben mir also noch 93 Jahre pacht. Der Boden gehört dem Staat. Aber ich bin der Wohnungseigentümer. Diese Wohnung hat etwa 120 Quadratmeter. Beginnen wir mit dem Balkon. Den mögen wir nicht besonders, weil er zu klein ist. Ich mache gerne mein Tai Chi oder Qigong hier. Der Aussicht ist gut. Der Architekt hat diese Terrassen Reisfeldern nachempfunden. Das ist ein neues Wohnkonzept. Es nennt sich Wohnen am Flussufer. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit den Telefonnummern aller Bewohner und kommunizieren miteinander. Wir sind eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft. Wir haben für heute Suppe. Selber kochen ist gesünder. Hier wohnt mein jüngster Sohn Rainer. Und das ist das Masterschlafzimmer. Von hier aus kann man den Park sehr gut sehen. Der Fluss liegt rechts. Meine Frau und ich machen Feng Shui. Sie können dort die kleinen Gehänge sehen. Die sollen Glück und Chancen bringen. Unsere monatliche Kreditbelastung für die Wohnung beträgt 2000 Singapur-Dollar. Wir nutzen die Wohnung nicht, um Profit damit zu machen. 80-90% sind Wohneigentümer. Wir sind nicht reich, aber Mittelklasse. Wir sehen das als einen Ort, wo die Familie lebt, als unser Zuhause. Der Staat ist okay. Er macht eine gute Wohnungspolitik. Aber es wäre doch zu wünschen, dass die Wohnungen preiswerter wären und der Staat die eskalierenden Wohnungspreise besser kontrollieren würde. Es geht im öffentlich-sozialen Wohnungsbau nicht nur darum, den Menschen ein Dach über dem Kopf zu bieten. Es soll auch eine Form von Kapitalanlage für die Massen sein. One form of asset for the masses. Um das zu gewährleisten, werden diese Wohnungen nicht zu Marktpreisen, sondern zu staatssubventionierten Vorzugspreisen verkauft. Deren Grundlage ist eine bestimmte Einkommenshöhe. Dabei muss sichergestellt sein, dass die monatliche Abzahlungsrate nicht mehr als 25% des Haushaltseinkommens ausmacht. Dadurch entsteht Ghettos. Das gibt es bei uns nicht. Singapur ist ein multiethnisches Land. Also, wir haben unterschiedliche Einkommensgruppen und verschiedene Ethnien. Die bringen wir entsprechend ihrer prozentualen Anzahl in der Bevölkerung mit den Wohnanlagen zusammen, um eine Gemeinschaft entstehen zu lassen. Projektleiterin für Kampung Admiralty. Wir befinden uns in einem Gebäude des öffentlichen Wohnungsbaus, für den es immer festgelegte Vorgaben gibt. Abgesehen von den Wohnräumen sorgen die Regierungsbehörden dafür, dass alles Grundlegende vorhanden ist. Das Verkehrssystem, Parkplätze, das Hawker Center, Supermärkte, und Schulen, Supermarkets and schools. Yeah, the word das Wort Kampung bedeutet Dorf in der malayischen Sprache. Wir wollen hier ein modernes Dorf erschaffen, in dem die Gemeinschaft zusammenwirken kann. Modern Kampung, where we bring community together. Our idea is that the first floor. Zu dieser Idee gehört, dass die untere Ebene vollständig als Fußgängerzone geöffnet ist, um der Gemeinschaft zu dienen. Dafür gibt es diesen großen, offenen, überdachten Platz. Die Programme dort werden sehr, sehr gut angenommen. We actually. Das Hawker Center liegt gleich auf der zweiten Ebene. Second floor, yeah. Die Hawker Center haben eine lange Geschichte in Singapur, als die Händler ihre Garküchen noch auf der Straße aufbauten. Jetzt sind es verschiedene Küchen, die der Öffentlichkeit erschwingliche Lebensmittel anbieten. Das ist eine offene Dachterrasse auf Ebene 6. Hier finden Sozialprogramme für Kinder und ältere Menschen statt. The social programs are the child care and the elderly care. Die Kinder der hier lebenden Senioren durften Wohnungen in der Nachbarschaft beziehen. Wenn beide Elternteile arbeiten, dann bringen sie ihre Kinder hierher. Die Großeltern begleiten dann die Enkel in die Kinderbetreuung und holen sie auch wieder ab. Grandparents will bring the kids to the child care and kind of take them home after child care. Die Einrichtungen in diesem Gebäude werden nicht nur von den älteren Menschen genutzt, die hier leben, sondern sie stehen dem ganzen Viertel zur Verfügung. Wir haben die Bestimmung, die besagt, wenn ein Bauträger ein Stück Land entwickelt, muss er das Grün ersetzen, das durch den Bau verloren gegangen ist. Und zwar müssen wir das Innere des Gebäudes zu 100% ersetzen. So, right after the 80s, bis in die 80er Jahre hinein setzte sich der Preis für Wohneigentum nur aus Baukosten plus Erschließungskosten zusammen. Für das Straßen- und Abwassersystem, die Infrastruktur. Die Grundstückskosten wurden nie mit einbezogen. Aber Mitte der 80er Jahre wurden auch die Grundstückskosten zum Kaufpreis hinzuaddiert. Das führte dann zu einem enormen Anstieg der Wohnungspreise. Heute machen die Baukosten ein Drittel und die Grundstückkosten zwei Drittel des Verkaufspreises aus. Dadurch kam es zu einem enormen Preisanstieg, zum Beispiel für eine Vierzimmerwohnung. Früher kostete sie vielleicht 60.000 Sing-Dollar. Mit dem addierten Grundstückspreis werden die Wohnungen heute für 200.000 verkauft. Eindeutig ein gewaltiger Anstieg. Dieser Deal hat viele Menschen von der neuen Politik überzeugt. Sie können nun ein Vermögen machen. Viele Leute wurden dadurch sehr gierig. Sie können jetzt mit Wohnungen eine Menge Geld machen. Das ursprüngliche System wurde mit diesen Maßnahmen aber ausgehebelt. Singapur eingewandert. Ich habe geheiratet, dann kamen die Kinder. Drei Kinder, die noch hier wohnen. Singapur ist ziemlich interessant für Investitionen in den öffentlichen Wohnungsbau. Anfang des Jahrtausends habe ich eine Vierzimmerwohnung für ca. 200.000 Sing-Dollar gekauft. Und nach 10 Jahren konnte ich sie für etwa 400.000 Dollar verkaufen. Der Preis hat sich verdoppelt. Diese Wohnung liegt mir in City-Nähe. Ich suchte über ein Jahr nach einer Wohnung in der richtigen Lage zu einem angemessenen Preis. And the proper price. So it took me about a year or two. This house I got it for 300. Diese Wohnung konnte ich für 350.000 bekommen. Ein 24-Stunden Supermarkt ist vor der Tür und ein öffentliches Schwimmbad 5 Minuten entfernt. Und drei Metrostationen, die gut zu erreichen sind. Ich war sehr überrascht darüber, eine richtige Goldgrube, die ich da gefunden habe. Ich bin ein Glückspilz. Das Housing and Development Board hat Vorschriften für die Belegung der Wohnungen. Demnach müssen verschiedene Ethnien in einem Gebäude untergebracht werden. Ob man diese Wohnung wirklich kaufen kann, hängt davon ab, ob man in diese Regeln passt. Es gibt hier nämlich verschiedene Ethnien, chinesische Muslime und andere Ethnien, Inder und so weiter. Die Frage der Fairness gegenüber anderen Religionen und anderen Ethnien finde ich hier sehr gut gelöst und auch wie sie mit dieser schwierigen Aufgabe umgehen. Manchmal haben wir nachts um 12 Uhr zu laut Musik gemacht, sodass mein Nachbar an die Tür klopfte. Oh mein Gott! Ich öffne die Tür, er war im Pyjama und sprach in Mandarin. Ich konnte nur sagen, Entschuldigung. Nachhaltigkeit sind keine Gegensätze, sondern sie gehen Hand in Hand. But they actually go hand in hand. Als Architekten sollten wir Lösungen entwickeln, die mit der Dichte arbeiten und trotzdem ein lebenswertes Wohnen in den Städten der Zukunft garantieren. sustainability and livability in future cities. And that is exactly what is the challenge. Und das ist hier in Singapur genau die Herausforderung, weil Singapur kein Hinterland hat. Singapur ist ein Stadtstaat, der nicht in der Breite, sondern nur in die Höhe wachsen kann. Deshalb ist Singapur ein interessantes Beispiel für andere Teile der Welt. Gerade im Skyville at Dawson, eine öffentliche Wohnanlage im Queenstown Planning District von Singapur. In Singapur ist die Begrünung eine zentrale Aufgabe. Dahinter steht die Vision einer Stadt in der Natur. Für die Bewohner dieses Wohntowers gibt es eine Brücke, die sie mit einem interessanten öffentlichen Raum, einem Dachgarten, verbindet. Dieser Park befindet sich auf dem Dach der Food Co-op. Es gab am Anfang eine Menge Vorbehalte gegen das Wohnen in Hochhäusern. Die Leute hatten Angst, in so hohen Häusern zu wohnen. Also das war noch so vor circa 10 Jahren. Daraufhin kam das ganze Begrünungskonzept von Hochhäusern ins Spiel. Man sagte, wenn wir schon höher bauen müssen, dann bringen wir auch das Grün bis vor die Wohnungstür der Bewohner. Und so entstanden die Richtlinien zur Hochhausbegrünung. Und seither gibt es Himmelsbrücken, Himmelsgärten, Dachgärten. Die Regierung unterstützt das sehr. Wenn Sie nicht wüssten, dass wir uns hier im 14. Stock befinden, dann könnte man leicht annehmen, dass das das Erdgeschoss ist. Es gibt 1, 2, 3 Wohntürme. Diese Brücken verbinden die Türme miteinander. Und wenn ich heutzutage mit den Bewohnern in diesen Hochhäusern spreche, gibt es immer mehr Menschen, die sich hier sehr wohl fühlen. Sie ziehen sogar die höheren, die niedrigeren Stockwerke vor, weil ihnen die Aussicht besser gefällt, die Luft schöner und sauberer ist. Okay, jetzt fahren wir in den 47. Stock. Sind Sie bereit? Die Wohneinheit Skyville hat 3 Türme, insgesamt 960 Wohnungen. Hier leben also mindestens 4000 Menschen. So, hier sind wir. Und wenn man hier steht, hat man eine wunderschöne Aussicht. Die Brise ist so stark, dass du denkst, du fliegst. Sehr wichtig ist, dass alle Himmelsgärten, alle Gemeinschaftsräume für jeden aus der Umgebung frei zugänglich sind, da es sich um eine öffentliche Wohnanlage handelt. Eine Stadt, die sehr grün ist, hat also viele Vorteile in Bezug auf die Umweltleistung. Das Grün heizt unter anderem nicht so stark auf und trägt im Allgemeinen dazu bei, die Temperaturen in einer stark bebauten Umgebung wie Singapur niedrig zu halten. Singapur kann Dinge tun, die in anderen Teilen der Welt, in anderen Städten nicht möglich wären. Denn die Regierung ist Eigentümerin von Grund und Boden. Die Regierung kann entscheiden, welche Art von Entwicklung in einem bestimmten Teil der Stadt stattfinden soll. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Einnahmen aus den an private Bauträger verpachteten Grundstücken seit der Unabhängigkeit in einen Fonds investiert wurden, der heute über mehrere Milliarden Dollar verfügt. Independence and is now a multi-billion dollar fund. So now 20%. Heute stammen ca. 20% des Staatshaushalts aus Kapitalerträgen, die sich aus den für 40 bis 60 Jahre verpachteten Grundstücken ergeben. Das bedeutet, dass andere Steuern in Singapur vergleichsweise niedrig sind. Are the taxes in Singapore relatively low? So the growing land value. Der wachsende Bodenwert Singapurs fließt immer wieder vor allem in die Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen zurück. Der Versorgungsunternehmen, der Energieunternehmen, die sich in Singapur in öffentlicher Hand befinden. Land ist für die Stadtentwicklung wie Kapital für einen Geschäftsmann. Wenn Sie ein Geschäftsmann sein wollen, brauchen Sie Kapital. Wenn Sie Stadtentwicklung betreiben wollen, müssen Sie Land haben. Und das ist Singapur gelungen. Gewerk kostet. Und wenn die Bodenpreise eben nicht mehr 20% oder 30% des gesamten Investitionsaufschlags, sondern 70% ausmachen, dann steigt natürlich der Gesamtpreis, weil auch die Baupreise natürlich nicht gesunken sind, dramatisch weiter. Das heißt, das Erstellen von Wohnungen ist so teuer wie noch nie. Und insoweit führt es natürlich auch dazu, dass die Renditen nur dann erzielt werden können, wenn die entsprechenden Mieten dann hoch sind. Das ist unser Dilemma hier in München. Es wird immer über die Mietpreissteigerung geredet, ja mit Recht, aber über die eigentliche Ursache. Es wird auch nicht darüber geredet, dass bei den Kosten eines Wohnungsbaus der Anteil der Bodenkosten in letzter Zeit kontinuierlich stärker geworden ist gegenüber dem Anteil der Baukosten. 39.000%. 39.000% ist der Grundstückspreis seit 1960 in München gestiegen. Das kann sich jetzt jede Zusägerin und jeder Zuseher einfach mal ausrechnen. Wenn Sie mal ein Grundstück nehmen mit 500 Quadratmeter, das damals 100 Euro gekostet hat pro Quadratmeter, dann können Sie ausrechnen, wo Sie jetzt noch 39.000% stehen pro Quadratmeter. Also das muss man sich vorstellen. Das bedeutet aber natürlich auch, wenn Sie dieses Grundstück einfach leer haben liegen lassen, haben Sie quasi diesen unglaublichen Gewinn gemacht, ohne dafür irgendetwas für die Allgemeinheit getan zu haben. Gängig und notwendig ist, dass er einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 67 endlich Rechnung trage. Boden ist unvermehrbar, Boden ist unverzichtbar und Boden kann auch nicht beliebig verlegt werden. Das bedeutet, hat das Gericht damals schon gesagt, und ich greife das jetzt mit Nachdruck auf, dass die Marktregeln auf diesem Sektor nicht unbeschränkt gelten können, sondern dass das Allgemeinwohl die Orientierung geben muss. Das heißt, dass bestimmte Bereiche, da denke ich an die Wohnungsbaugrundstücke in erster Linie, aber auch das, was eben im kleineren Umfeld der Wohnungsbauten zum Alltag gehört, kleine Geschäfte und so weiter und so fort, dass das Zug um Zug in das Eigentum der Gemeinden übergeht. Schweizer Politikerin. Meine Oma kommt aus Berlin, Wilmersdorf. Mein Kernthema ist die Immobilien- und Bodenpolitik. Die Systematik ist super einfach zum Boden. Es gibt sogenannte essentielle Bieterklassen, und zwar primär essentiell. Das sind Güter, die man zum Leben braucht. Ohne die würde man nicht leben können. Das ist Wasser, das ist Luft und das ist Boden. Jetzt haben wir eine Situation auf der Welt, unter anderem auch durch die Pensionskassen überall. Wir haben eine Akkumulation von Kapital in den Händen von wenigen, wie wir es noch nie gesehen haben auf diesem Planeten. Und wenn ich einen knappen Boden habe und ganz viele Kapital zirkelt und will das, was passiert mit den Bodenpreisen? Boah, sie steigen. Und dieses Kapital muss ja verdient werden und bedient werden. Das schöpft Kaufkraft ab. Das ist der größte Kaufkraftkiller auf dem Globus. Und jetzt stellen Sie mir vor, was das volkswirtschaftlich bedeutet. Dieses Geld fehlt den Leuten für den Konsum. Die gehen nicht mehr in die Kneipe essen. Die verzichten auf irgendwie ein nettes Wochenende irgendwo. Oder mal auf Ferien. Oder vielleicht sich mal irgendwas leisten können. Das Wohnen ist für 99% der Leute der größte Kostenfaktor. Aber die Lösung ist nicht, dass man ihnen wieder rumpflastert und irgendwelche Sachen macht, sondern es geht darum, wer schreibt die Bodenrente ein? Die Bevölkerung oder das globale anonyme Kapital? Die Menschen müssen sich zurückholen, was ihnen gehört, nämlich der Boden. Ganz Berlin ist auf dem